Nathan der Weise, fünfter Aufzug, erster Auftritt. Szene, das Zimmer in Saladins Palaste, in welches die Beutel mit Geld getragen worden, die noch zu sehen. Saladin und bald darauf verschiedene Mamelucken. Saladin im Hereintreten. Da steht das Geld nun noch, und niemand weiß, den Derwisch aufzufinden, der vermutlich an Schachbrett irgendwo geraten ist, das ihn wohl seiner selbst vergessen macht. Warum nicht meiner? Nun, Geduld. Was gibt's? Ein Mameluck. Er wünschte Nachricht, Sultan, Freude, Sultan, die Karawane von Kahira kommt, ist glücklich da, mit siebenjährigem Tribut des reichen Nils. Saladin. Brav, Ibrahim, du bist mir wahrlich ein willkommener Bote. Ha, endlich einmal, endlich, habe Dank der guten Zeitung. Der Mameluck, wartend. Nun, nur her damit. Saladin, was wartst du? Geh nur wieder. Der Mameluck, dem Willkommenen sonst nichts? Saladin, was denn noch sonst? Der Mameluck, dem guten Boten kein Botenbrot? So wär ich ja der Erste, den Saladin mit Worten abzulohnen, doch endlich lernte. Auch ein Ruhm, der Erste, mit dem er knickerte. Saladin, so nimm dir nur dort einen Beutel. Der Mameluck, nein, nun nicht, du kannst mir sie nun alle schenken wollen. Saladin, trotz, komm her. Da hast du zwei. Im Ernst? Er geht? Tut mir's an Edelmut zuvor? Denn sicher muß ihm es saurer werden, auszuschlagen, als mir zu geben. Ibrahim, was kommt mir denn auch ein, so kurz vor meinem Abtritt auf einmal ganz ein anderer sein zu wollen? Will Saladin als Saladin nicht sterben, so muß er auch als Saladin nicht leben. Ein zweiter Mameluck. Nun, Sultan, Saladin, wenn du mir zu melden kommst, zweiter Mameluck, dass aus Ägypten der Transport nun da. Saladin, ich weiß schon, zweiter Mameluck, kam ich doch zu spät. Saladin, warum zu spät? Da nimm für deinen guten Willen der Beutel einen oder zwei. Zweiter Mameluck, macht drei. Saladin, ja, wenn du rechnen kannst, so nimm sie nur. Zweiter Mameluck, es wird wohl noch ein dritter kommen, wenn er anders kommen kann. Saladin, wie das? Zweiter Mameluck, jenu, er hat auch wohl den Hals gebrochen, denn sobald wir drei der Ankunft des Transports versichert waren, sprengte jeder frisch davon. Der Vorderste, der stürzt, und so komm ich nun vor und bleib auch vor bis in die Stadt, wo aber Ibrahim, der Lecker, die Gassen besser kennt. Saladin. O, der Gestürzte, Freund, der Gestürzte, reit ihm doch entgegen. Zweiter Mameluck, das werd ich ja wohl tun, und wenn er lebt, so ist die Hälfte dieser Beutel sein. Geht ab. Saladin, sieh, welch ein guter, edler Kerl auch das. Wer kann sich solcher Mamelucken rühmen? Und wer mir denn zu denken nicht erlaubt, dass sie mein Beispiel bilden helfen? Fort mit dem Gedanken, sie zu guter Letzt noch an ein anders zu gewöhnen. Ein dritter Mameluck, Sultan, Saladin, Bist du's, der stürzte? Dritter Mameluck. Nein, ich melde nur, daß Emir Mansor, der die Karawane geführt, vom Pferde steigt. Saladin. Bring ihn, geschwind, da ist er ja. Zweiter Auftritt. Emir Mansor und Saladin. Saladin. Willkommen, Emir. Nun, wie ist's gegangen? Mansor, Mansor, hast uns lange warten lassen. Mansor. Dieser Brief berichtet, was dein Abulkassem erst für Unruh in Thebais dämpfen müssen, ehe wir es wagen durften, abzugehen. Den Zug darauf hab ich beschleuniget, so viel wie möglich war. Saladin, ich glaube dir und nimm nur, guter Mansor, nimm sogleich, du tust es aber doch auch gern, nimm frische Bedeckung nur sogleich, du mußt sogleich noch weiter, mußt der Gelder größern Teil auf Libanon zum Vater bringen. Mansor, gern, sehr gern. Saladin, und nimm dir die Bedeckung ja nur nicht zu schwach, es ist um Libanon nicht alles mehr so sicher. Hast du nicht gehört? Die Tempelherren sind wieder rege. Sei wohl auf deiner Hut. Komm nur, wo hält der Zug? Ich will ihn sehen und alles selbst betreiben. Hier, ich bin sodann bei Sitta. Dritter Auftritt. Szene, die Palmen vor Nathans Hause, wo der Tempelherr auf und nieder geht. Ins Haus nun will ich einmal nicht, er wird sich endlich doch wohl sehen lassen, man bemerkte mich ja sonst so bald, so gern. Will's noch erleben, daß er sich's verbittet, vor seinem Hause mich so fleißig finden zu lassen. Ich bin doch aber auch sehr ärgerlich. Was hat mich denn nun so erbittert gegen ihn? Er sagte ja, noch schlüg er mir nichts ab, und Saladin hat's über sich genommen, ihn zu stimmen. Wie, sollte wirklich wohl in mir der Christ noch tiefer nisten als in ihm der Jude? Wer kennt sich recht? Wie könnt ich ihm denn sonst den kleinen Raub nicht gönnen wollen, den er sich's zu solcher Angelegenheit gemacht, den Christen abzujagen? Freilich, kein kleiner Raub, ein solch Geschöpf. Geschöpf? Und wessen? Doch des Sklaven nicht, der auf des Lebens öden Strand den Block geflößt und sich davon gemacht, des Künstlers doch wohl mehr, der in dem hingeworfenen Blocke die göttliche Gestalt sich dachte, die er dargestellt? Ach, Rächers wahrer Vater bleibt, trotz dem Christen, der sie zeugte, bleibt in Ewigkeit der Jude. Wenn ich mir sie lediglich als Christendirne denke, sie sonder alles das mir denke, was allein ihr so ein Jude geben konnte. Sprich, Herz, was wär an ihr, das dir gefiel? Nichts, wenig. Selbst ihr Lächeln, wär es nichts als sanfte, schöne Zuckung ihrer Muskeln, wär, was sie lächeln macht, des Reizes unwert, in den es sich auf ihrem Munde kleidet? Nein, selbst ihr Lächeln nicht. Ich hab es ja wohl schöner noch an Aberwitz, an Tand, an Höhnerei, an Schmeichler und an Buhler verschwenden sehen. Hat's da mich auch bezaubert? Hat's da mir auch den Wunsch entlockt, mein Leben in seinem Sonnenscheine zu verflattern? Ich wüsste nicht. Ich bin auf den doch launisch, der diesen höhern Wert allein ihr gab? Wie das? Warum? Wenn ich den Spott verdiente, mit dem ich Saladin entließ, schon schlimm genug, dass Saladin es glauben konnte, wie klein ich ihm da scheinen mußte, wie verächtlich, und das alles um ein Mädchen. Kocht, kocht, das geht so nicht, lenk ein, wenn vollends mir da ja nur was vorgeplaudert hätte, was schwerlich zu erweisen stünde, sieh, da tritt er endlich in Gespräch vertieft aus seinem Hause. Ha, mit wem? Mit ihm? Mit meinem Klosterbruder? Ha, so weiß er sicherlich schon alles, ist wohl gar dem Patriarchen schon verraten. Ha, was hab ich Querkopf nun gestiftet, dass ein einz'ger Funken dieser Leidenschaft doch unsers Hirns so viel verbrennen kann. Geschwind entschließ dich, was nunmehr zu tun. Ich will hier seitwärts ihrer warten, ob vielleicht der Klosterbruder ihn verlässt. Vierter Auftritt. Nathan und der Klosterbruder. Nathan, im Näherkommen. Habt nochmals, guter Bruder, vielen Dank. Klosterbruder, und ihr desgleichen. Nathan, ich? Von euch? Wofür? Für meinen Eigensinn, euch aufzudringen, was ihr nicht braucht? Ja, wenn ihm eurer nur auch nachgegeben hätt, ihr mit Gewalt nicht wolltet reicher sein als ich. Klosterbruder, das Buch gehört ja ohnedem nicht mir, gehört ja ohnedem der Tochter, ist ja so der Tochter ganzes väterliches Erbe. Jenu, sie hat ja euch. Gott gebe nur, dass ihr es nie bereuen dürft, so viel für sie getan zu haben. Nathan, kann ich das? Das kann ich nie, seid unbesorgt. Klosterbruder, nu, nu, die Patriarchen und die Tempelherren. Nathan, vermögen mir des Bösen nie so viel zu tun, dass irgendwas mich reuen könnte, geschweige das. Und seid ihr denn so ganz versichert, dass ein Tempelherr es ist, der euern Patriarchen hetzt? Klosterbruder, es kann beinah kein anderer sein, ein Tempelherr sprach kurz vorher mit ihm, und was ich hörte, das klang danach. Nathan, es ist doch aber nur ein einziger itzt in Jerusalem, und diesen kenn ich, dieser ist mein Freund, ein junger, edler, offener Mann. Klosterbruder, ganz recht, der Nämliche. Doch was man ist und was man sein muß in der Welt, das passt ja wohl nicht immer. Nathan, leider nicht. So tue, wer's auch immer ist, sein Schlimmstes oder Bestes. Mit eurem Buche, Bruder, trotz ich allen und gehe geradenwegs damit zum Sultan. Klosterbruder, viel Glücks, ich will euch denn nun hier verlassen. Nathan, und habt sie nicht einmal gesehen? Kommt ja doch bald, doch fleißig wieder, wenn nur heut der Patriarch noch nichts erfährt. Doch was, sagt ihm auch heute, was ihr wollt. Klosterbruder, ich nicht, lebt wohl. Geht ab. Nathan, vergesst uns ja nicht, Bruder, Gott, dass ich nicht gleich hier unter freiem Himmel auf meine Knie sinken kann, wie sich der Knoten, der so oft mir bange machte, nun von sich selber löset. Gott, wie leicht mir wird, dass ich nun weiter auf der Welt nichts zu verbergen habe, daß ich vor den Menschen nun so frei kann wandeln als vor dir, der du allein den Menschen nicht nach seinen Taten brauchst zu richten, die so selten seine Taten sind, o Gott! Fünfter Auftritt. Nathan und der Tempelherr, der von der Seite auf ihn zukommt. Tempelherr. He, wartet, Nathan, nehmt mich mit. Nathan. Wer ruft? Seid ihr es, Ritter? Wo gewesen, dass ihr bei dem Sultan euch nicht treffen lassen? Tempelherr. Wir sind einander fehlgegangen. Nehmt's nicht übel. Nathan. Ich nicht, aber Saladin. Tempelherr. Ihr wart nur eben fort. Nathan. Und spracht ihn doch? Nun, so ist's gut. Tempelherr. Er will uns aber beide zusammensprechen. Nathan. Desto besser. Kommt nur mit. Mein Gang stand ohnehin zu ihm. Tempelherr. Ich darf ja doch wohl fragen, Nathan, wer euch da verließ? Nathan. Ihr kennt ihn doch wohl nicht? Tempelherr. War's nicht die gute Haut, der Laienbruder, des sich der Patriarch so gern zum Stöber bedient? Nathan. Kann sein, beim Patriarchen ist er allerdings. Tempelherr. Der Pfiff ist gar nicht übel, die Einfalt vor der Schurkerei vorauszuschicken. Nathan. Ja, die Dumme, nicht die Fromme. Tempelherr. An Fromme glaubt kein Patriarch. Nathan. Für den nun steh ich. Der wird seinem Patriarchen nichts Ungebührliches vollziehen helfen. Tempelherr. So stellt er wenigstens sich an. Doch hat er euch von mir denn nichts gesagt? Nathan. Von euch? Von euch nun namentlich wohl nichts. Er weiß ja wohl auch schwerlich euren Namen. Tempelherr. Schwerlich. Nathan. Von einem Tempelherren freilich hat er mir gesagt. Tempelherr. Und was? Nathan. Womit er euch doch ein für allemal nicht meinen kann. Tempelherr. Wer weiß, lasst doch nur hören. Nathan. Dass mich einer bei seinem Patriarchen angeklagt. Tempelherr. Euch angeklagt? Das ist mit seiner Gunst erlogen. Hört mich, Nathan. Ich bin nicht der Mensch, der irgendetwas abzuleugnen imstande wäre. Was ich tat, das tat ich, doch bin ich auch nicht der, der alles, was er tat, als wohlgetan verteidigen möchte. Was sollte ich eines Fehls mich schämen? Hab ich nicht den festen Vorsatz, ihn zu bessern? Und weiß ich etwa nicht, wie weit mit dem es Menschen bringen können? Hört mich, Nathan, ich bin des Laienbruders Tempelherr, der euch verklagt soll haben, allerdings. Ihr wisst ja, was mich wurmig machte, was mein Blut in allen Adern sieden machte. Ich Gauch, ich kam so ganz mit Leib und Seel, euch in die Arme mich zu werfen, wie ihr mich empfingt, wie kalt, wie lau, denn lau ist schlimmer noch als kalt, wie abgemessen, mir auszubeugen, ihr beflissen ward, mit welchen aus der Luft gegriffenen Fragen ihr Antwort mir zu geben scheinen wolltet. Das darf ich kaum mir itzt noch denken, wenn ich soll gelassen bleiben. Hört mich, Nathan, in dieser Gärung schlich mir Daya nach und warf mir ihr Geheimnis an den Kopf, das mir den Aufschluss eures rätselhaften Betragens zu enthalten schien.

daß wir nun wissen, wem sie anverwandt, nun wissen, wessen Händen sie sicher ausgeliefert werden kann. Tempelherr, das dank ihm, wer für mehr ihm danken wird. Nathan, aus diesen müsst ihr sie nun auch erhalten und nicht aus meinen. Tempelherr, arme Rächer, was dir alles zustößt, arme Rächer, was ein Glück für andere Weisen wäre, wird dein Unglück. Nathan, wo sind sie, diese Verwandte? Nathan, wo sie sind? Tempelherr, und wer sie sind? Nathan, besonders hat ein Bruder sich gefunden, bei dem ihr um sie werben müsst. Tempelherr, ein Bruder? Was ist er, dieser Bruder? Ein Soldat? Ein Geistlicher? Lasst hören, was ich mir versprechen darf. Nathan, ich glaube, dass er keines von beiden oder beides ist. Ich kenn ihn noch nicht recht. Tempelherr, und sonst? Nathan, ein braver Mann, bei dem sich Rächer gar nicht übel wird befinden. Tempelherr, doch ein Christ, ich weiß zu Zeiten auch gar nicht, was ich von euch denken soll. Nehmt mir's nicht ungut, Nathan, wird sie nicht die Christin spielen müssen unter Christen, und wird sie, was sie lange genug gespielt, nicht endlich werden, wird den lautern Weizen, den ihr gesät, das Unkraut endlich nicht ersticken? Und das kümmert euch so wenig, dem ungeachtet könnt ihr sagen, ihr, dass sie bei ihrem Bruder sich nicht übel befinden werde. Nathan, denk ich, hoff ich, wenn ihr ja bei ihm was mangeln sollte, hat sie euch und mich denn nicht noch immer? Tempelherr, o, was wird bei ihm ihr mangeln können? Wird das Brüderchen mit Essen und mit Kleidung, mit Naschwerk und mit Putz, das Schwesterchen nicht reichlich genug versorgen? Und was braucht ein Schwesterchen denn mehr? Ei, freilich, auch noch einen Mann. Nun, nun, auch den wird ihr das Brüderchen zu seiner Zeit schon schaffen, wie er immer nur zu finden, der Christlichste, der Beste. Nathan, Nathan, welch einen Engel hattet ihr gebildet, den euch nun andere so verhunzen werden? Nathan, hat keine Not, er wird sich unserer Liebe noch immer wert genug behaupten. Tempelherr, sagt das nicht, von meiner Liebe sagt das nicht, denn die lässt nichts sich unterschlagen, nichts, es sei auch noch so klein, auch keinen Namen. Doch halt, argwohnt sie wohl bereits, was mit ihr vorgeht? Nathan, möglich, ob ich schon nicht wüsste, woher. Tempelherr, auch eben viel, sie soll, sie muß in beiden Fällen, was ihr Schicksal droht, von mir zuerst erfahren. Mein Gedanke, sie eher wieder nicht zu sehen, zu sprechen, als bis ich sie die meine nennen dürfe, fällt weg. Ich eile. Nathan, bleibt. Wohin? Tempelherr, zu ihr, zu sehen, ob diese Mädchenseele manns genug wohl ist, den einzigen Entschluss zu fassen, der ihrer würdig wäre. Nathan, welchen? Tempelherr, den, nach euch und ihrem Bruder weiter nicht zu fragen. Nathan, und? Tempelherr, und mir zu folgen, wenn sie drüber eines Muselmannes Frau auch werden müsste. Nathan. Bleibt, ihr trefft sie nicht, sie ist bei Sitta, bei des Sultans Schwester. Tempelherr. Seit wenn? Warum? Nathan. Und wollt ihr da bei ihnen zugleich den Bruder finden? Kommt nur mit. Tempelherr. Den Bruder? Welchen? Sittas oder Rechas? Nathan. Leicht beide. Kommt nur mit, ich bitt euch, kommt. Er führt ihn fort. Sechster Auftritt. Szene in Sittas Harem. Sitta und Recha in Unterhaltung begriffen. Sitta. Was freu ich mich nicht, deiner, süßes Mädchen, sei so beklemmt nur nicht, so angst, so schüchtern, sei munter, sei gesprächiger, vertrauter. Recha. Prinzessin. Sitta. Nicht doch, nicht Prinzessin, nenn mich Sitta, deine Freundin, deine Schwester, nenn mich dein Mütterchen, ich könnte das ja schier auch sein, so jung, so klug, so fromm, was du nicht alles weißt, nicht alles musst gelesen haben. Recher. Ich gelesen? Sitta, du spottest deiner kleinen albern Schwester, ich kann kaum lesen. Sitta. Kannst kaum, Lügnerin. Recher. Ein wenig meines Vaters Hand, ich meinte, du sprächst von Büchern. Sitta. Allerdings von Büchern. Recher. Nun, Bücher wird mir wahrlich schwer zu lesen. Sitta. Im Ernst? Recher. In ganzem Ernst, mein Vater liebt die kalte Buchgelehrsamkeit, die sich mit toten Zeichen ins Gehirn nur drückt, zu wenig. Sitta. Ei, was sagst du? Hat indes wohl nicht sehr Unrecht, und so manches, was du weißt, Recher. Weiß ich allein aus seinem Munde und könnte bei dem meisten dir noch sagen, wie, wo, warum er mich's gelehrt. Sitta. So hängt sich freilich alles besser an, so lernt mit eins die ganze Seele. Recher. Sicher hat auch Sitta wenig oder nichts gelesen. Sitta. Wieso? Ich bin nicht stolz aufs Gegenteil, allein wieso? Dein Grund, sprich dreist. Dein Grund? Recher. Sie ist so schlecht und recht, so unverkünstelt, so ganz sich selbst nur ähnlich. Sitta. Nun? Recher. Das sollen die Bücher uns nur selten lassen, sagt mein Vater. Sitta. O, was ist dein Vater für ein Mann? Recher. Nicht wahr? Sitta. Wie nah er immer doch zum Ziele trifft. Recher. Nicht wahr? Und diesen Vater? Sitta. Was ist dir, Liebe? Recher. Diesen Vater? Sitta. Gott, du weinst? Recher. Und diesen Vater? Ah, es muß heraus, mein Herz will Luft, will Luft, wirft sich von Tränen überwältiget zu ihren Füßen. Sitta. Kind, was geschieht dir? Recher. Recher. Diesen Vater soll ich verlieren. Sitta. Du verlieren? Ihn? Wie das? Sei ruhig, nimmermehr. Steh auf. Recher. Du sollst vergebens dich zu meiner Freundin, zu meiner Schwester nicht erboten haben. Sitta. Ich bin's ja, bin's. Steh doch nur auf. Ich muß sonst Hülfe rufen. Recher. Die sich ermannt und aufsteht. Ah, verzeih, vergib. Mein Schmerz hat mich vergessen machen, wer du bist. Vor Sitta gilt kein Winseln, kein Verzweifeln. Kalte, ruhige Vernunft wird alles über sie allein vermögen. wes Sache diese bei ihr führt, der siegt. Sitta. Nun, dann? Rächer. Nein, meine Freundin, meine Schwester gibt das nicht zu, gibt nimmer zu, dass mir ein anderer Vater aufgedrungen werde. Sitta. Ein anderer Vater? Aufgedrungen? Dir? Wer kann das? Kann das auch nur wollen, Liebe? Rächer. Wer? Meine gute böse Daya kann das wollen, will das können, ja. Du kennst wohl diese gute böse Daya nicht? Nun, Gott vergeb es ihr, belohn es ihr. Sie hat mir so viel Gutes, so viel Böses erwiesen. Sitta. Böses dir? So muß sie Gutes doch wahrlich wenig haben. Rächer. Doch, recht viel, recht viel. Sitta. Wer ist sie? Rächer. Eine Christin, die in meiner Kindheit mich gepflegt, mich so gepflegt, du glaubst nicht, die mir eine Mutter so wenig missen lassen, Gott vergelt es ihr, die aber mich auch so geängstet, mich so gequält. Sitta. Und über was? Warum? Wie? Rächer. Ach, die arme Frau, ich sag dir's ja, ist eine Christin, muß aus Liebe quälen, ist eine von den Schwärmerinnen, die den allgemeinen, einzig wahren Weg nach Gott zu wissen wähnen. Sitta. Nun versteh ich dich. Rächer. Und sich gedrungen fühlen, einen jeden, der dieses Wegs verfehlt, darauf zu lenken, kaum können sie auch anders, denn ist's wahr, dass dieser Weg allein nur richtig führt, wie sollen sie gelassen ihre Freunde auf einem andern wandeln sehen, der ins Verderben stürzt, ins ewige Verderben? Es müsste möglich sein, denselben Menschen zur selben Zeit zu lieben und zu hassen. Auch ist's das nicht, was endlich laute Klagen mich über sie zu führen zwingt. Ihr Seufzen, ihr Warnen, ihr Gebet, ihr Drohen hätte ich gern noch länger ausgehalten, gern. Es brachte mich doch immer auf Gedanken, die gut und nützlich. Und wem schmeichelt's doch im Grunde nicht, sich gar so wert und teuer, von wem's auch sei, gehalten fühlen, dass er den Gedanken nicht ertragen kann, er müß einmal auf ewig uns entbehren. Sitta. Sehr wahr. Rächer. Allein, allein, das geht zu weit, dem kann ich nichts entgegensetzen, nicht Geduld, nicht Überlegung, nichts. Sitta. Was? Wem? Rächer. Was sie mir eben itzt entdeckt will haben. Sitta. Entdeckt und eben itzt? Rächer. Nur eben itzt. Wir nahten auf dem Weg hierher uns einem verfallenen Christentempel. Plötzlich stand sie still, schien mit sich selbst zu kämpfen, blickte mit nassen Augen bald gen Himmel, bald auf mich. Komm, sprach sie endlich, lass uns hier durch diesen Tempel in die Richte gehen. Sie geht, ich folg ihr, und mein Auge schweift mit Graus die wankenden Ruinen durch. Nun steht sie wieder, und ich sehe mich an den versunkenen Stufen eines morschen Altars mit ihr. Wie ward mir, als sie da mit heißen Tränen, mit gerungenen Händen zu meinen Füßen stürzte. Sitta, gutes Kind, Rächer, und bei der Göttlichen, die da wohl sonst so manch Gebet erhört, so manches Wunder verrichtet habe, mich beschwor, mit Blicken des wahren Mitleids mich beschwor, mich meiner doch zu erbarmen, wenigstens ihr zu vergeben, wenn sie mir entdecken müsse, was ihre Kirch auf mich für Anspruch habe. Sitta. Unglückliche, es ahnte mir. Rächer. Ich sei aus christlichem Geblüte, sei getauft, sei Nathans Tochter nicht, er nicht mein Vater. Gott, Gott, er nicht mein Vater. Sitta, Sitta, sieh mich aufs Neu zu deinen Füßen. Sitta. Rächer, nicht doch, steh auf, mein Bruder kömmt, steh auf. Siebender Auftritt. Saladin und die Vorigen. Saladin. Was gibt's hier, Sitta? Sitta. Sie ist von sich, Gott. Saladin. Wer ist's, Sitta? Du weißt ja. Saladin. Unsers Nathans Tochter? Was fehlt ihr? Sitta. Komm doch zu dir, Kind, der Sultan. Rächer. Die sich auf den Knien zu Saladins Füßen schleppt, den Kopf zur Erde gesenkt. Ich steh nicht auf, nicht eher auf, mag eher des Sultans Antlitz nicht erblicken, eher den Abglanz ewiger Gerechtigkeit und Güte nicht in seinen Augen, nicht auf seiner Stirn bewundern. Saladin, steh, steh auf. Becher, eh er mir nicht verspricht. Saladin, komm, ich verspreche, sei, was es will. Becher, nicht mehr, nicht weniger, als meinen Vater mir zu lassen und mich ihm. Noch weiß ich nicht, wer sonst mein Vater zu sein verlangt, verlangen kann, will's auch nicht wissen, aber macht denn nur das Blut den Vater, nur das Blut? Saladin, der sie aufhebt. Ich merke wohl, wer war so grausam denn dir selbst dergleichen in den Kopf zu setzen, ist es denn schon völlig ausgemacht, erwiesen? Becher, muß wohl, denn Daya will von meiner Amme es haben. Saladin, deiner Amme. Becher, die es sterbend ihr zu vertrauen sich verbunden fühlte. Saladin, gar sterbend, nicht auch faselnd schon, und wär's auch wahr, jawohl. Das Blut allein macht lange noch den Vater nicht, macht kaum den Vater eines Tieres, gibt zum Höchsten das erste Recht, sich diesen Namen zu erwerben. Lass dir doch nicht bange sein, und weißt du was, sobald der Väter zwei sich um dich streiten, lass sie beide, nimm den dritten, nimm dann mich zu deinem Vater. Sitta. O tu's, o tu's. Saladin. Ich will ein guter Vater, recht guter Vater sein. Doch halt, mir fällt noch viel was Bessers bei. Was brauchst du denn der Väter überhaupt, wenn sie nun sterben? Bei Zeiten sich nach einem umgesehen, der mit uns um die Wette leben will. Kennst du noch keinen? Sitta. Mach sie nicht erröten. Saladin. Das hab ich allerdings mir vorgesetzt. Erröten macht die Hässlichen so schön. Und sollte Schöne nicht noch schöner machen? Ich habe deinen Vater Nathan und noch einen noch hierher bestellt. Errätst du ihn hierher? Du wirst mir doch erlauben, Sitta. Sitta. Bruder. Saladin. Dass du ja vor ihm recht sehr errötest, liebes Mädchen. Rächer. Vor wem erröten? Saladin. Kleine Heuchlerin, nun, so erblasse lieber, wie du willst und kannst. Eine Sklavin tritt herein und naht sich Sitta. Sie sind doch etwa nicht schon da? Sitta zur Sklavin. Gut, lass sie nur herein, sie sind es, Bruder. Letzter Auftritt. Nathan und der Tempelherr zu den vorigen. Saladin. Ah, meine guten, lieben Freunde, dich, Nathan, muss ich nur vor allen Dingen bedeuten, dass du nun, sobald du willst, dein Geld kannst wiederholen lassen. Nathan. Sultan. Saladin. Nun steh ich auch zu deinen Diensten. Nathan. Sultan. Saladin. Die Karawane ist da. Ich bin so reich nun wieder, als ich lange nicht gewesen. Komm, sag mir, was du brauchst, so recht was Großes zu unternehmen. Denn auch ihr Handelsleute, könnt des baren Geldes zu viel nie haben. Nathan. Und warum zuerst von dieser Kleinigkeit? Ich sehe dort ein Augentränen, das zu trocknen mir weit angelegner ist. Geht auf Rächer zu. Du hast geweint? Was fehlt dir? Bist doch meine Tochter noch? Rächer. Mein Vater. Nathan. Wir verstehen uns. Genug. Sei heiter, sei gefasst, wenn sonst dein Herz nur dein noch ist, wenn deinem Herzen sonst nur kein Verlust nicht droht. Dein Vater ist dir unverloren. Rächer. Keiner sonst. Tempelherr. Sonst keiner? Nun, so hab ich mich betrogen. Was man nicht zu verlieren fürchtet, hat man zu besitzen nie geglaubt und nie gewünscht. Recht wohl, recht wohl. Das ändert, Nathan, das ändert alles. Saladin, wir kamen auf dein Geheiß, allein ich hatte dich verleitet, itzt bemühe dich nur nicht weiter. Saladin, wie gach nun wieder, junger Mann, soll alles dir denn entgegenkommen, alles dich erraten? Tempelherr. Nun, du hörst ja, siehst ja, Sultan. Saladin. Ei, wahrlich, schlimm genug, dass deiner Sache du nicht gewisser warst. Tempelherr. So bin ich's nun. Saladin. Wer so auf irgendeine Wohltat trotzt, nimmt sie zurück. Was du gerettet, ist deswegen nicht dein Eigentum. Sonst wär der Räuber, den sein Geiz ins Feuer jagt, so gut ein Held wie du. Auf Rächer zugehend, um sie dem Tempelherrn zuzuführen. Komm, liebes Mädchen, komm, nimm's mit ihm nicht so genau. Denn wär er anders, wär er minder warm und stolz, er hätt es bleiben lassen, dich zu retten. Du mußt ihm eins fürs andere rechnen. Komm, beschäm ihn. Tu, was ihm zu tun geziemte. Bekenn ihm deine Liebe, trage dich ihm an. Und wenn er dich verschmäht, dir's je vergisst, wie ungleich mehr in diesem Schritte du für ihn getan, als er für dich. Was hat er denn für dich getan? Ein wenig sich beräuchern lassen, ist was rechts. So hat er meines Bruders, meines Assad nichts. So trägt er seine Larve, nicht sein Herz. Komm, Liebe. Sitta. Geh, geh, Liebe, geh. Es ist für deine Dankbarkeit noch immer wenig, noch immer nichts. Nathan. Halt, Saladin, halt, Sitta. Saladin. Auch du? Nathan. Hier hat noch einer mitzusprechen. Saladin. Wer leugnet das? Unstreitig, Nathan, kömmt so einem Pflegevater eine Stimme mit zu. Die erste, wenn du willst. Du hörst, ich weiß der Sache ganze Lage. Nathan. Nicht so ganz. Ich rede nicht von mir. Es ist ein anderer, weit, weit ein anderer, den ich, Saladin, doch auch vorher zu hören bitte. Saladin. Wer? Nathan. Ihr Bruder. Saladin. Rechas Bruder? Nathan. Ja. Recha. Mein Bruder? Ich habe einen Bruder? Tempelherr, aus seiner wilden, stummen Zerstreuung auffahrend. Wo? Wo ist er, dieser Bruder? Noch nicht hier? Ich sollte ihn hier ja treffen. Nathan. Nur Geduld. Tempelherr, äußerst bitter. Er hat ihr einen Vater aufgebunden. Wird er keinen Bruder für sie finden? Saladin. Das hat noch gefehlt, Christ. Ein so niedriger Verdacht wär über Assads Lippen nicht gekommen. Gut, fahr nur sofort. Nathan. Verzeih ihm. Ich verzeih ihm gern. Wer weiß, was wir an seiner Stell in seinem Alter dächten. Freundschaftlich auf ihn zugehend. Natürlich, Ritter. Argwohn folgt auf Misstrauen, wenn ihr mich eures wahren Namens gleich gewürdigt hättet. Tempelherr. Wie? Nathan. Ihr seid kein Staufen. Tempelherr. Wer bin ich denn? Nathan. Heißt Kurt von Staufen nicht. Tempelherr. Wie heiß ich denn? Nathan. Heißt Leu von Vielneck. Tempelherr. Wie? Nathan. Ihr stutzt? Tempelherr. Mit Recht. Wer sagt das? Nathan. Ich. Der mehr. Noch mehr euch sagen kann. Ich traf indes euch keiner Lüge. Tempelherr. Nicht? Nathan. Kann doch wohl sein, dass jener Name euch ebenfalls gebührt. Tempelherr. Das sollt ich meinen. Das hieß Gott ihn sprechen. Nathan. Denn eure Mutter, die war eine Staufin, ihr Bruder, euer Ohm, der euch erzogen, dem eure Eltern euch in Deutschland ließen, als von dem rauen Himmel dort vertrieben, sie wieder hier zu Lande kamen, der hieß Kurt von Staufen, mag an Kindesstatt vielleicht euch angenommen haben. Seid ihr lange schon mit ihm nun auch herübergekommen, und er lebt doch noch? Tempelherr. Was soll ich sagen? Nathan. Allerdings, so ist's. Er selbst ist tot. Ich kam erst mit der letzten Verstärkung unsers Ordens. Aber, was hat mit diesem allen Rechas Bruder zu schaffen? Nathan. Euer Vater. Tempelherr. Wie? Auch den habt ihr gekannt? Auch den? Nathan. Er war mein Freund. Tempelherr. War euer Freund? Ist's möglich, Nathan? Nathan. Nannte sich Wolf von Vielneck, aber war kein Deutscher. Tempelherr. Ihr wisst auch das? Nathan. War einer Deutschen nur vermählt, war eurer Mutter nur nach Deutschland auf kurze Zeit gefolgt. Tempelherr. Nicht mehr, ich bitt euch. Aber Rechas Bruder, Rechas Bruder. Nathan. Seid ihr? Tempelherr. Ich? Ich ihr Bruder? Recha. Er mein Bruder? Sitta. Geschwister. Saladin. Sie Geschwister. Recha. Will auf ihn zu. Ah, mein Bruder. Tempelherr. Tritt zurück. Ihr Bruder. Recha. Hält an und wendet sich zu Nathan. Kann nicht sein, nicht sein. sein Herz weiß nichts davon. Wir sind Betrüger, Gott! Saladin zum Tempelherrn. Betrüger? Wie, das denkst du? Kannst du denken? Betrüger selbst, denn alles ist erlogen an dir, Gesicht und Stimm und Gang, nichts dein. So eine Schwester nicht erkennen wollen, geh! Tempelherr, sich demütig ihm nahend. Mißdeut auch du nicht mein Erstaunen, Sultan. Verkenn in einem Augenblick, in dem du schwerlich deinen Assad je gesehen, nicht ihn und mich. Auf Nathan zueilend. Ihr nehmt und gebt mir, Nathan, mit vollen Händen beides. Nein, ihr gebt mir mehr, als ihr mir nehmt, unendlich mehr. Rächer um den Hals fallend. Ah, meine Schwester, Nathan. Blanda von Vielneck. Tempelherr. Blanda? Blanda? Rächer nicht? Nicht eure Rächer mehr? Gott, ihr verstoßt sie. Gebt ihr ihren Christennamen wieder. Verstoßt sie meinetwegen. Nathan, Nathan, warum es sie entgelten lassen? Sie, Nathan. Und was? O meine Kinder, denn meiner Tochter Bruder, wär mein Kind nicht auch, sobald er will? Indem er sich ihren Umarmungen überlässt, tritt Saladin mit unruhigem Erstaunen zu seiner Schwester. Saladin, was sagst du, Schwester? Sitta, ich bin gerührt. Saladin, und ich? Ich schaudere vor einer größern Rührung fast zurück. Bereite dich nur drauf, so gut du kannst. Sitta, wie? Saladin, Nathan, auf ein Wort, ein Wort. Indem Nathan zu ihm tritt, tritt Sitta zu dem Geschwister, ihm ihre Teilnehmung zu bezeigen. Und Nathan und Saladin sprechen leiser. Hör, hör doch, Nathan, sagtest du vorhin nicht? Nathan, was? Saladin, aus Deutschland sei ihr Vater nicht gewesen, ein geborener Deutscher nicht? Was war er denn? Wo war er sonst denn her? Nathan, das hat er selbst mir nie vertrauen wollen. Aus seinem Munde weiß ich nichts davon. Saladin, und war auch sonst kein Frank, kein Abendländer? Nathan, o, dass er der nicht sei, gestand er wohl. Er sprach am liebsten Persisch. Saladin, Persisch? Persisch? Was will ich mehr? Er ist's, er war es. Nathan, wer? Saladin, mein Bruder, ganz gewiss, mein Assad, ganz gewiss. Nathan, nun, wenn du selbst darauf verfällst, nimm die Versicherung hier in diesem Buche, ihm das Brevier überreichend. Saladin, es begierig aufschlagend. Ah, seine Hand, auch die erkenn ich wieder. Nathan, noch wissen sie von nichts, noch steht's bei dir allein, was sie davon erfahren sollen. Saladin, indes er darin geblättert. Ich meines Bruders Kinder nicht erkennen, ich meine Neffen, meine Kinder nicht, sie nicht erkennen, ich? Sie dir wohl lassen? Wieder laut. Sie sind es, Sitta, sind, sie sind's, sind beide meines, deines Bruders Kinder. Er rennt in ihre Umarmungen. Sitta, ihm folgend. Was hör ich? Kann's auch anders, anders sein? Saladin, zum Tempelherrn. Nun musst du wohl, Trotzkopf, musst mich lieben. Zu Rächer. Nun bin ich doch, wozu ich mich erbot? Magst wollen oder nicht? Sitter. Ich auch, ich auch. Saladin zum Tempelherrn zurück. Mein Sohn, mein Assad, meines Assads Sohn. Tempelherr. Ich deines Bluts, so waren jene Träume, womit man meine Kindheit wiegte, doch, doch mehr als Träume. Ihm zu Füßen fallend. Saladin, ihn aufhebend. Seht den Bösewicht, er wusste was davon und konnte mich zu seinem Mörder machen wollen. Wacht! Unter stummer Wiederholung allerseitiger Umarmungen fällt der Vorhang.